Mündliche Prüfung Teil 1. Guten Tag, ich heiße Marina Maurer und komme aus Russland, genauer Moskau. Ich möchte hier in Deutschland arbeiten. Und wie heißen Sie? Ich heiße Younes Mahmoud und bin aus dem Irak. Ich bin seit einem Jahr in Deutschland und möchte hier studieren. Aber davor muss ich Deutsch lernen. Ich möchte über einen Film sprechen, der mir sehr gefallen hat. Er hat das tollste Ende, das ich je gesehen habe. Das hat mich richtig begeistert, denn ich habe sofort über die ganze Geschichte im Film nachdenken müssen und habe alles in einem ganz neuen Licht gesehen. Alles war da auf einmal ganz klar. Alles, was ich nicht verstanden hatte, als der Film lief, löste sich auf und ich konnte es verstehen. Der Film ist schon etwas älter und heißt Der sechste Sinn. Der Held, also Hauptschauspieler, ist Bruce Willis. Er spielt einen Psychotherapeuten, der einem kleinen Jungen helfen will, seine Probleme zu lösen. Der Junge sind nämlich Menschen, die schon tot sind und niemand glaubt ihm. Logisch, wer glaubt denn, dass die Toten noch da sind und man sie sehen kann? Also, das Tolle an dem Film ist, dass man am Ende erkennt, dass der Therapeut gleich am Anfang des Films gestorben ist. Er ist so einer dieser toten Menschen, die nur der Junge sehen kann. Da versteht man dann die Reaktionen von den Personen im Film auf den Therapeuten. Und man muss wirklich überlegen, gibt es denn so etwas? Ist das möglich? Ich denke, man kann nicht sagen, nein, das ist alles nur Fantasie. Dieser Film lässt uns weiterdenken und macht auch etwas Angst. Was ist, wenn es wirklich nicht nur die Welt gibt, die wir sehen? Ganz schön gruselig. Wirklich, ein Film, den jeder sehen sollte. Das heißt, im Film geht's um Geister? Glauben Sie wirklich an Geister? Eigentlich nicht, aber das ist ja das Interessante an dem Film. Man muss wirklich überlegen, ob es vielleicht doch Geister gibt. Ob die Menschen, die wir für ein wenig verrückt halten, weil sie von Leuten sprechen, die wir nicht sehen, einfach mehr sehen als wir. Und wir sagen, die sind verrückt, weil wir nicht sehen. Sind also komische Leute, die komisch sind, weil sie sehen, was andere nicht sehen, normal? Normaler als wir Normalen? Das ist ja die Frage, warum der Film mich so begeistert hat. Man muss einfach nachdenken. Und eine Antwort, die man beweisen kann, gibt es nicht.